Sendergruppe Schleswig-Holstein der Deutschen Bundespost mit den Ultra-Kurzwellensendern Kiel auf der Frequenz 102,4 MHz, Flensburg auf der Frequenz 101,4 MHz, Sylt auf der Frequenz 102,8 MHz, Heide auf der Frequenz 103,8 MHz, Kaltenkirchen auf der Frequenz 102,9 MHz und Lübeck auf der Frequenz 101,5 MHz. Während des Probebetriebes bis zum 1. Juli werden noch keine Verkehrsdurchsagen gesendet. Hier im Norden ist dein Land. Du lebst ja gerne hier. Seen, Inseln, Meer und Strand. Der Wind oft über Stärke 4. Dein Land ist zwischen Nordsee und Ostsee. Hier kann Alltag Urlaub sein. Mit dem richtigen Dreh. Leute, nur für den Norden. Radio Schleswig-Holstein. RSH macht Laune pausenlos. Das Musikpaket ist riesengroß. Auf UKW, da sind wir prima drauf. Es ist 5:05, der RSH-Report mit Jörg Wilhelmi. Ja, zunächst zum Wetter. Es bleibt schön und sonnig draußen. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nordwest an der Nordseeküste. Die Temperaturen heute 24 bis 27 Grad. Heute Nacht meist klar mit Tiefstemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Nun zu den Meldungen. Der Norden dreht auf. Seit 11.55 Uhr sendet Radio Schleswig-Holstein. Zum Programmstart RSH-Programmdirektor Hermann Stümpert. Die erste Radiostation, die in Schleswig-Holstein zu Hause ist. Die erste Möglichkeit für die Hörer im Norden, zwischen zwei Anbietern zu wählen. Der erste Privatsender in Deutschland, der landesweit sendet. Das ist Ihr Radio Schleswig-Holstein. RSH, Ihr neues Programm, wird mit dem Millionenaufwand und dem Perfektionsanspruch öffentlich-rechtlicher Anstalten mit mehreren tausend Mitarbeitern nicht konkurrieren können und auch nicht wollen. RSH hat nur ein Anliegen, ein Programm zu machen, bei dem Macher und Hörer ihren Spaß haben. Ein Programm mit allem, was Sie interessiert. Ein Programm im Interesse der Schleswig-Holsteiner. Bundespräsident in Großbritannien. Radio Schleswig-Holstein fragte Richard von Weizsäcker, gibt es aktuelle Probleme zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien? Es entspricht im Gegenteil dem gut entwickelten Stand der Beziehungen zwischen Großbritannien und uns, dass man doch alle 10 bis 15 Jahre sich gegenseitig mal wieder besucht. Der letzte Staatsbesuch hat vor 14 Jahren stattgefunden. Ich freue mich sehr darauf. Ich finde, dass die Bedeutung Großbritanniens für Europa sehr zugenommen hat und dass die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien gerade in der nächsten Phase des Zusammenwachsens Europas von besonderem Gewicht sind. Mit der U-Bahn in die Freiheit. Neues über den gescheiterten Fluchtversuch in Berlin. Nach Zeugenaussagen sollen 10 bis 12 Personen versucht haben, mit einem U-Bahn-Zug mit 8 Waggons aus Ost-Berlin in den Westteil der Stadt zu flüchten. Bei 6 der Beteiligten soll es sich um ehemalige Elitesoldaten der DDR-Armee gehandelt haben. 2 dieser Männer sollen Söhne hoher Offiziere des Staatssicherheitsdienstes gewesen sein. Die Männer sollen mit sogenannten Flammgranaten, wie sie zur Panzerbekämpfung bei der DDR-Armee üblich seien, bewaffnet gewesen und versucht haben, auf der Strecke A der Ost-Berliner U-Bahn einen Verbindungstunnel zur West-Berliner U-Bahn-Linie 8 freizusprengen. Klaus Langholz in Berlin für Radio Schleswig-Holstein. Ist die Flensburger Harmstorf-Werft am Ende? Die Finanzhilfen langten anscheinend vorne und hinten nicht. Sehr, sehr ernst, so ein Werftsprecher, ist die Situation der Harmstorf AG mit ihren Werftbetrieben in Flensburg, Lübeck und Büsum, trotz der Hilfen vom Land und von der Stadt Flensburg. Zurzeit ist Harmsdorf dabei, Teillösungen zu finden, um der Firma eine Perspektive zu geben. Wie viele Arbeitsplätze bedroht sind, dazu wollte der Werftsprecher keine Angaben machen. Ulf Hagel, Flensburg für RSH. Brand an Bord. Großalarm auf dem Stuttgarter Flughafen. Kurz nach dem Start einer Boeing 727 meldete die automatische Anlage an Bord des Flugzeuges Feuer im Triebwerk. Die Maschine kehrte vorsichtshalber um und landete wenig später sicher in Stuttgart. Das war der RSH-Report mit Jörg Wilhelmi. Das Neueste aus aller Welt immer 5 vor im Report. Und erst jetzt ist es genau 11.59 Uhr und ich habe hier die Temperaturen, damit Sie an den Strand gehen können. List 16 Grad, Schleswig 25 Grad, Kiel 26 Grad, Neumünster hat mal wieder ein Grad mehr abbekommen, 27 Grad, Lübeck 25 Grad und Hamburg 26 Grad. Es ist jetzt genau 12 Uhr mittags. Hier ist Radio Schleswig-Holstein, das private Landesprogramm der Tageszeitung. RSH sendet täglich 24 Stunden für den Norden. RSH Maltes. Radio Schleswig-Holstein. Mit Ines Barber. David Bowie mit Underground. Eigentlich sollte um diese Zeit kein Morgenmuffel mehr unter Ihnen sein. Wenn doch, machen Sie einen schönen Spaziergang. Das rät jedenfalls der Psychiater. Ich hoffe nur, Ihr Chef ändert Ihren Dienstplan dementsprechend. Hier kommt Niki mit Wegen dir. Sie hören Radio Schleswig-Holstein, es ist jetzt genau 12.13 Uhr. Ich hab satt! Was hast du? Sat 1? 3 satt? Oder etwa TV satt? Jetzt wird's technisch ganz kompliziert. Recht hat er. Unser Ministerpräsident. Einschalten, heute Abend 21 bis 22 Uhr, RSH Extra zum Thema Medien. Vogelfrei. RSH mehr Musik. Das war Johnny Nash mit Rock Me Baby, zurzeit auf Position 16 der Top 75. Und jetzt bekommen wir eine Lektion in Sachen Liebe, und zwar von der Gruppe Level 42. Und das ist zurzeit ein Superhit bei RSH. Zum Hundeglück gibt Schmackos. Schmackos sind die herzhaft fleischigen Snacks. Die gibt man zwischendurch. Na, Wuschel, jetzt eins deiner geliebten Schmackos zur Belohnung. Hier, du kleiner Racker. Denn ich mag dich, du magst mich und du magst deine Schmackos. Stimmt's, Wuschel? Zum Hundeglück gibt Schmackos. Wir alle lieben die Schönheit unserer Natur. Wir alle müssen helfen, sie zu erhalten und zu schützen. Deshalb hat die Holsten Brauerei im Jahre 1984 mit der Marke Holsten Edel den Holsten Naturschutzfonds gegründet und arbeitet mit der Umweltstiftung WWF Deutschland zusammen. So wurden zum Beispiel an der Wattenmeerküste Salzwiesen gekauft, um seltenen Vogelarten ein ungestörtes Brutgebiet zu schaffen. Damit leistet Holsten einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Holsten Edel. Der Norden kennt seinen guten Geschmack. noch ein Bild. Und noch ein Bild. Und noch ein Bild. Das ist Agfa Maxi, der neue Film von Agfa. Drei Bilder mehr. Natürliche Farben. Günstiger Preis. Eins, zwei, drei Bilder mehr. Agfa Maxi, drei Bilder mehr. Ab sofort bei Ihrem Fotohändler. In Kiel, Bad Segeberg, Bad Schwartau und Preetz bei Fotoprim. In Eckernförde und Kiel-Wiek bei Foto Schattke. Und in Hamburg in allen Tom-Märkten. Agfa Maxi, der neue Film von Agfa. Hallo Heinz, neuer BMW? Der neue 3er Diesel, stark, was? Der heiße Tipp von Schmult und Axmann. Sieht ja gut aus. Klar, hat richtig Kraft unter der Haube. Wie sein großer Bruder, der BMW 524 Turbo Diesel. Du, da macht Fahren richtig Spaß. Und die ganzen Dieselvorzüge? Da liegen die BMW Diesel auch ganz vorn. Sparsam, umweltfreundlich, steuerfrei, eben echte Diesel. Ja, aber typisch BMW. Fahren wir mal hin? Zu Schmult und Axmann, na klar. BMW in Kiel. Schmult und Axmann. Immer einen Schritt voraus. Radio Schleswig-Holstein, genau 12.30 Uhr mit Verkehr und Wetter. Auf der Autobahn A1 sind zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem Autobahnkreuz Ost mehrere Tagesbaustellen. Dadurch kommt es in beiden Richtungen zu Behinderungen. In Richtung Norden staut sich der Verkehr auf etwa 2 Kilometern. Ansonsten sind Schleswig-Holstein Straßen ohne Probleme. Und jetzt habe ich die Uta im Studio. Uta, wie wird das Wetter? Ja, hallo Ines. Also bei diesem Wetter fällt einem ja nur noch eines ein. Sonne, Wasser, Strand und Meer. Heute bleibt es sonnig, warm und trocken mit Temperaturen von 24 bis 28 Grad. An den Küsten haben wir 20 bis 23 Grad. Für die Segler und Surfer wehen die Winde mit Stärken zwischen 3 und 4. An der Nordsee haben wir umlaufende Winde, an der Ostsee westliche bis nordwestliche Winde. Auch heute Nacht müssen wir nicht frieren. Die Temperaturen fallen nur auf 12 bis 16 Grad herab. Und morgen und sogar bis Donnerstag bleibt das Wetter so schön, wie es heute ist, liebe Ines. Also ich muss, glaube ich, noch einige T-Shirts waschen, habe ich so das Gefühl. Alles klar.